Ein Sprecher des Außenministeriums der DEVRK hatte einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur Antworten auf seine Fragen in Bezug darauf gegeben, dass der UNO-Sicherheitsrat die regelmäßige Übung der koreanischen Volksarmee für den Abschuss der ballistischen Raketen problematisiert hatte. Darüber berichteten am 7. und 8. September die Nachrichtenagenturen TASS und Interfax und der Sender Sputnik in Russland, der Fernsehsender Press und der Sender PAS Today in Iran, die Nachrichtenagentur Xinhua in China, die Nachrichtenagenturen Kyodo und Zizi und der Sender NHK in Japan und die amerikanische Nachrichtenagentur AP. Der Fernsehsender Press Irans zeigte ein Foto, in dem Marschall Kim Jong-un die Übung der Fassung-Artillerie-Abteilungen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee mit dem Abschuss der ballistischen Raketen leitet.